الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من بعث رحمة، وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Brüder und Schwestern im Dien. Wir werden inshallah ta'ala eine neue Aufnahmereihe machen, was man alles an Hasanat in einer Minute verdienen kann. Und wichtig ist, dass wenn wir das hören, sofort umsetzen und auch an unsere Geschwistern weiterleiten. Denn wenn du es weiterleitest für Allah subhanahu wa ta'ala, bekommst du denselben Lohn, wenn er diese Hasanat umsetzt, ohne dass seine Hasanat verringert werden. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Hinweiser zum Guten ist gleich wie derjenige, der es tut. Diese Überlieferung ist authentisch. Fangen wir inshallah ta'ala an mit der ersten Aufnahme. Abu Ayyub radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer das Morgengebet verrichtet und danach sagt 10-mal, La ilaha illallahu wahdahu, la sharika lahu, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allah schreibt ihn 10 Hasanat, verzeiht ihm 10 Sünden, erhöht ihn um 10 Stufen, und es ist gleich so, als hätte er 4 Sklaven befreit, und es ist ihm ein Schutz bis zum Abend. Und wer dieses 10-mal sagt, also La ilaha illallahu wahdahu, La sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, nach dem Maghrib-Gebet, das heißt nach dem Abendgebet, er bekommt dasselbe bis zum Morgen, also diesen Schutz, und er bekommt 10 Hasanat, Allah verzeiht ihm 10 Sünden und erhöht ihn um 10 Stufen, und ihn werden aufgeschrieben, als hätte er 4 Sklaven befreit. Dies überliefert Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Hibban in seinem Sahih. Und diese Überlieferung ist authentisch. Und in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, und dessen Überlieferungskette authentisch ist, sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, und sie sind gleich so, als hätte er 10 Sklaven befreit. Subhanallah, wie einfach ist das und leicht für den Allah subhanahu wa ta'ala es einfach und leicht macht. Möge Allah uns diese Taten schenken und uns von uns annehmen. Barakallahu fikum, wallahu a'lam.